Hadith Nummer 63. Anas ibn Malik berichtete: Während wir mit dem Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, in der Moschee saßen, kam ein Mann auf einem Kamel geritten. Er ließ das Kamel auf dem Boden der Moschee niederruhen, band es an und sprach zu den Anwesenden: Wer ist von euch Muhammad? Dies geschah, als der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sich anlehnend unter den Leuten befand. Zu dem Mann wurde gesagt: Er ist der gut aussehende Mann, der dort anlehnend sitzt. Da sprach der Mann zu ihm: O Sohn des Abdul Muttalib! Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, antwortete: Ja, das bin ich. Der Mann sagte zum Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Ich will dir viele Fragen stellen, und es wird dir unangenehm sein, aber fühle dich nicht unwohl wegen mir. Der Prophet sagte: Frage ruhig, was du willst. Der Mann sagte: Ich frage dich im Namen deines Herrn und des Herrn aller deiner Vorgänger. Hat Allah dich zu allen Menschen entsandt? Der Prophet antwortete: Bei Allah, ja. Der Mann sagte: Ich bitte dich im Namen Allahs, mir zu sagen, hat Allah dir befohlen, dass wir 5 Gebete pro Tag und Nacht verrichten sollen? Der Prophet antwortete: Bei Allah, ja. Der Mann sagte: Ich bitte dich im Namen Allahs, mir zu sagen, hat Allah dir befohlen, dass wir diesen Monat, Ramadan, im Jahr fasten sollen? Der Prophet antwortete: Bei Allah, ja. Der Mann sagte: Ich bitte dich im Namen Allahs, mir zu sagen, hat Allah dir befohlen, dass du eine solche Sadaqa von unseren Reichen nimmst, um sie unter den Armen zu verteilen? Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, antwortete: Bei Allah, ja. Der Mann sagte daraufhin: Ich glaube an das, was du gebracht hast, und ich bin ein Bote für meine Leute, die hinter mir stehen. Ich bin Dimam ibn Tha'laba, Bruder des Banu Sa'd ibn Bakr.